Magic Music Box. Vom Lachen, vom Weinen, vom Krieg, von den Kindern in den Scheunen. Sie schrieb mir von den Dächern, auf denen sie saßen, dem Himmel und der Sonne so nah. Dem Himmel und der Sonne so nah. Sie schrieb mir vom Vergessen, vom Werden, von den Menschen, von verlorenen Herden. Sie schrieb mir von Soldaten in ihren Häusern, dem Himmel und der Sonne so nah. Dem Himmel und der Sonne so nah. Das nächste Boot geht zu dir, mein Kind. Das nächste Boot geht zu dir. Das nächste Boot geht zu dir, mein Kind. Ein Gruß und ein Kuss in den Wind. Ein Gruß und ein Kuss in den Wind. Sie schrieb mir vom Hoffen, vom Bangen, von meinen Schwestern, meinen Brüdern, wie sie hangen. Sie schrieb mir von den Männern, wie sie auf ihr lagen, dem Himmel und der Sonne so nah. Dem Himmel und der Sonne so nah. Sie schrieb mir vom Vergelten, vom Vergeben, meinem Vater, ihrem gemeinsamen Leben. Sie schrieb mir von der Akazie, wo sie ihn begrub, dem Himmel und der Sonne so nah. Dem Himmel und der Sonne so nah. Das nächste Boot geht zu dir, mein Kind. Das nächste Boot geht zu dir. Das nächste Boot geht zu dir, mein Kind. Ein Gruß und ein Kuss in den Wind. Ein Gruß und ein Kuss in den Wind. Du schriebst mir von der Liebe und vom Leben, und wir hätten doch alle so viel zu geben. Du schriebst mir, Aluna, weine nicht, sind wir dem Himmel und der Sonne doch so nah. Sind wir dem Himmel und der Sonne doch so nah. Und steh ich im Hafen und warte auf dich, ein Boot, eine Karte. Sie schrieben damals, es sei kein Platz hier. Doch der Himmel, der nähme alle auf. Doch der Himmel, der nähme alle auf. Doch der Himmel, der nähme, der Himmel, der nähme. Der Himmel, der nähme dich auf. Nadine Maria Schmidt Aluna, meine Mutter, war ein Flüchtling. Und wieder wird es nicht reichen. Anscheinend über Nacht sind Millionen Menschen auf der Flucht, fliehen aus ihrer Heimat, in der es nicht mehr zum Aushalten ist. Wieder fragt keiner warum. Wieder wird, wenn überhaupt, das Resultat einer Katastrophe irgendwie in den Griff bekommen. Wieder werden zur Solidarität aufrufende Popstars und menschlich reagierende Politiker beklatscht. Das taumelnde System wird diesmal wohl wieder nicht fallen. An dem Tag, als 400 fliehende Menschen im Meer ertrinken, werden wenige Fußballer für Millionen transferiert. In einer Welt, in der Nike-Schuhe und das neue iPhone wichtiger sind als Menschenleben, wird sich nichts ändern. Der enthemmte Kapitalismus, wer hat es so bezeichnet, wird weiter regieren bis zur nächsten, irgendwann letzten Katastrophe. Es wird wieder nicht reichen. Ich kann gute Taten, die all dies stützen, nicht mehr beklatschen, indem wir das Beklatschen des Selbstverständlichen nötig haben, offenbaren wir die totale Unfähigkeit, das wirkliche Problem anzugehen. Menschen in Not zu helfen, ist eine Selbstverständlichkeit. Die Not zu beseitigen, das ist die Aufgabe. Es wird wieder nicht reichen. Von der neuen Beautiful Gambler, Tread the Maze, dann stirbst du. Then you die. Beautiful Gambler. Consternation in the malformation. May you die. Consternation in the malformation, then you die. Lass kommen, lass laufen, lass sausen, lass rollen. Alles, was in dir steckt, musst nehmen und wollen. Der Weg liegt vor dir und das Leben ist so schön. Komm, lass dich gehen. Manchmal möchte ich gern die Augen aufreißen und alles neilassen, was ich sehe, alles begreife, alles umfassen, rund werden lassen. Aber wer kann schon seine Augen auflassen, so lang, dass das alles neu passt? Ein Lebendiger nicht. Auf dem Friedhof daheim. Da wächst meine Freiheit, hat Wurzeln geschlagen wie ein Baum und streckt sie hoch hinauf bis in den Himmel. Ich bin auf dem Friedhof daheim. Jeden Tag stirb ich, steh neu wieder auf und hör nicht auf zum Blühen. Auf dem Friedhof bin ich daheim. Nachdenkt, sie selber gut zuredet, nicht in den Spiegel schauen mag, zum Umfallen miert, nicht schlafen kann, nicht schlafen will, das bin ich. Wer ist denn das? Frühjahr kann ich nicht erwarten. Der Sommer ist mir viel zu kurz. Der Herbst macht mich fertig und der Winter bringt mich um. Ganz schön wenig, die paar Tage dazwischen. Der Winter ist kalt heuer. Ich brauche halt als Pullover ein paar Hände, die mich streicheln, einen warmen Blick, als Mantel zum Einwickeln, als Schal ein liebes Wort und einen Hut aus Behutsamkeit, weil der Winter ist heuer kalt. Einfach mal was anderes, einfach mal zum Zuhören, einfach mal zum Nachdenken. Regina Lindinger, Jahreszeiten. Die macht seit Jahren Musik abseits von allem, vor allen Dingen vom Mainstream. Regina Lindinger. Endure, ertragen, andauern, aushalten, erdulden, durchstehen. Bestehen bleiben, Bestand haben. Von der neuen Church of Betty, Endure. Musik. Stand up, my brother. Poverty, Armut, Bedürftigkeit. Ja, es tut mir leid, wir kommen da nicht mehr dran vorbei. Das war von der neuen John C. Stannard and Blue Horizon, der Poverty Blues. Die CD heißt Stone Cold Sober und entwickelt eine unglaubliche Zugkraft, finde ich. John C. Stannard and Blue Horizon. Gambia, Afrika. Kevins Vater war Musiker, der deutliche Worte sang zur Situation in seinem Land. Die Regierung hörte dies gar nicht gerne. Kevins Vater wurde ermordet. So einfach geht das in manchen Staaten in Afrika heute immer noch. Kevin sang dieselben Worte und flüchtete aus Afrika. Kevin ist nun in Deutschland. Kevin trifft Markus Strasser. Markus Strasser ist ein Musiker und Produzent, der mit Flüchtlingen Music Sessions macht, einfach nur um die Situation ein wenig aufzulockern, um ein wenig Lächeln in das Grauen zu bringen. Markus Strasser trifft Kevin. Kevin und Markus Strasser machen diesen Song. Gambian Preacher, please don't judge me, cause I'm a refugee. Kein Geld, kein Music Business, kein gar nichts, nur die Message. Gambian Preacher, please don't judge me, cause I'm a refugee. Bitte verurteile mich nicht, weil ich ein Flüchtling bin. Gambian Preacher. Coming down in Africa in every day. In Africa, them calling up a peace and love and unity. Together as one, the thing I heard them crying for. Because why? Looking back at this in our separation. In Africa, no place I go got no peace. You see the women and the children going to your Babylon. Oh, oh, oh. I'm from an Africa. From an Africa. Don't judge me, cause I'm from South America. South America. Don't judge me, because I am a refugee. And I'm a refugee. I'm all the same people, and we wanna be free. We wanna be free, but I never wanna be fighter. We wanna be free, but I never wanna be traitor. We wanna be free, we wanna get one love. We wanna be free, we wanna get a unificator. We wanna be free, we wanna see the futures. We wanna be free, and just be let so free. Oh no, and let the world so free. Just let the world so free. Please don't judge me because I'm from an Africa. I'm from Africa. Please don't judge me because I'm from South America. South America. Please don't judge me because I am a refugee. And I'm a refugee. And we all the same people and we wanna be free. Please don't judge me because I'm from an Africa. From an Africa. Please don't judge me because I'm from South America. South America. Please don't judge me because I am a refugee. And I'm a refugee. And we all the same people and we wanna be free. Yeah. We wanna be free like a boy. Oh God, could you see them fighting anymore? Me seeing them are dying many more. Billion soul, ya go die or lose away. On a better come and before we part to way, son. Together as one, the thing I want me praying for. No black, no white, but one heart we really want. We're not gonna never wanna see ya world me fall. Please don't judge me because I'm from an Africa. From an Africa. Please don't judge me because I'm from South America. South America. Please don't judge me because I am a refugee. And I'm a refugee. And we all the same people and we wanna be free. Please don't judge me. Cause I'm from an Africa. From an Africa. Please don't judge me. Cause I'm from South America. South America. Please don't judge me. Because I am a refugee. And I'm a refugee. And we all the same people. And we wanna be free. Please don't judge me. Nah, go judge me. Yeah. Please don't judge me. Nah, go judge me. Please don't judge me. now go judge me. The all same people and they wanna be free. And the all same people and they wanna be free. We all same people and they wanna be free. Listen, people, listen. I would like the whole world to listen. Everybody is fussing and fighting, trying to reach the top. One little word the world needs is love, sweet love. One little word the world needs is love, sweet love. The world needs love. The world needs love. The world needs love. What we find is love, sweet love. One little word the world needs is love, sweet love. One little word the world needs is love, sweet love. The world needs love. True love for humanity. The world needs love. True love we need for peace. The world needs love. Love and justice, love and justice. The world needs love. Love and justice, love and justice. The world needs love. True love for mama nature. The world needs love. True love for the creator. The world needs love. Love and justice, love and justice. The world needs love. Love and justice, love and justice. We gotta put a little love in our heart and we'll see the world gonna be a better place for you and me. Put a little love in my heart. Put a little love in your heart. Love and understanding is what we need in the world today. Why, why, sweet, sweet, sweet love. The world needs love. True love we need for Africa. The world needs love. True love we need for Syria. The world needs love. Love and justice, love and justice. The world needs love. Love and justice, love and justice. The world needs love. True love we need for Israel. The world needs love. True love for Palestina. The world needs love. Love and justice, love and justice. The world needs love. Love and justice, love and justice. The world needs love. True love we need for USA. The world needs love. True love we need for Ukraine. The world needs love. Love and justice, love and justice. The world needs love. Love and justice, love and justice. The world needs love. True love for humanity. The world needs love. True love and equality. The world needs love. Love and justice, love and justice. The world needs love. Nicht nur, dass der Text eine ewigwährende Wahrheit darbringt, nein, dies ist auch noch Wally Warning, ein schwarzer Musiker aus Aruba, der schon seit ewigen Jahren in Bayern seine Message singt. Bayern, von dem man ja immer so eigentlich eher Übles hört, zum Beispiel ist letztens der bayerische Innenminister über einen Begriff total gestolpert, den man wohl auch nur verwenden kann, wenn man ihn verwenden kann. Wie zum Beispiel Wolfgang Ramadan, der sich selber als weißer, Achtung, Neger bezeichnet. Beide Stücke übrigens vom wunderbaren Bavaria Vista Club Soundtrack, dem Film, der Bayern aus einer ganz anderen Perspektive zeigt. Wolfgang Ramadan. Ramadan, fragt mir jeder, mein Antwort ist dann, ich bin ein bayerischer Neger. Wieso Ramadan, fragt mir jeder, mein Antwort ist dann, ich bin ein weißer Neger. Mischung im Blut ist Erfrischung und gut. Rhythmus zum Feiern, ich bin ein Bankert aus Bayern. Ich bin geboren in Bavaria, ich bin daheim. In Bavaria, ich bin geboren in Bavaria. nicht angefangen. Mein Papa ist ein farbiger geworden, hat Schnee gibt und ist früh gestorben. Meine Mutter will ich trotzdem Spaß. Heirat er noch mit arabischem Pass, jetzt weiß je, der Bier kam, der bayerische Name Ramadan. Ich bin geboren in Bavaria. Erfrischung und gut, Rhythmus zum Feiern, bin ein Banker, der aus Bayern geht. Auf, da ist Christ, vom Islam erzogen, inspiriert vom Buddhist, lieb ich die Wahrheit in allem ist. In Bavaria. Ramadan ist ein total bayerischer Name. Das heißt nämlich übersetzt so viel wie Ostertag, also Fastenzeit. Ja, und da sind wir froh, wenn die Fastenzeit vorbei ist, weil man dann den Kühlschrank aus Ramadan. Mischung im Blut ist Erfrischung und gut. Rhythmus zum Feiern, bin ein Banker, der aus Bayern geht. Hauft als Christ, vom Islam erzogen, inspiriert vom Buddhist, liebe ich die Wahrheit, die in allem ist. In Bavaria. Sonst. Ich steu mich mit der Gitarre und hab's Gefühl, ich rett die Welt. Doch eigentlich hört keiner zu und keiner zahlt mir Geld. Ich bin ein bayerischer Liedermacher, der sich ganz ungeniert vor's Publikum steuert. Mein Spätzl spielt ein E-Bass und singt recht fest dazu. Über Drogen oder Weiber, ja, davon kriegst du nicht nur. Ich bin ein bayerischer Liedermacher, die sind neu wie beim Auftritt, stehen wir zu. Jetzt wollt bloß nur ein Schlagzeug und politische Texte. Ich zieh über die Regierung her, der Army ist der Nächste. Er ist ein bayerischer Liedermacher. Mein Leben in Anarchie ist das Hexte. Meine Konzerte stehen auf Facebook. Schreib mir Ziele aus dem Leib, interessieren nur's keine Sau. Ich bin ein bayerischer Liedermacher, dass ich dazu geboren bin, das weiß ich ganz genau. Und irgendwann kommt mein großer Tag, an dem die Leute mich verstehen und ein jeder mich mag. Dann steu ich mich ans Mikro und so. Mein Hut voll mit Münzen, mein Klampfen aus Sperrholz. Er ist ein bayerischer Liedermacher. Jetzt singt's heut dann mit Häs und Knäuz. Er ist ein bayerischer Liedermacher. War letztes Jahr lang im Studio, doch keiner kauft mein Schein. Seit 20 Jahren spiel ich und sing jetzt zwischen Hof und Rosenheim. Ich bin ein bayerischer Liedermacher. Doch bald schon, glaub ich, lass es lieber bleiben. Er ist ein bayerischer Liedermacher. Doch bald schon, lass es bleiben. Er ist ein bayerischer Liedermacher. Doch bald schon, lass es bleiben. Er ist ein bayerischer Liedermacher. Und das war er nun, Markus Strasser mit super feinem ironischen Witz, sich selber auf die Schippe nehmend. Ich bin ein bayerischer Liedermacher, gefunden auf Hart und Zart, Volumen 6 der neuen Doppel-CD, die das, ich nehme das Wort nochmal, Alternative Bayern präsentiert. Markus Strasser, der Produzent von Gambian Preacher, den wir gerade eben hörten, mit dem Song, der eigentlich viel öfter laufen sollte, Don't Judge Me, 'cause I'm a Refugee. Nun Z, die Band von Markator, dem deutschen Musiker, der nicht nur in den späten 70ern und frühen 80ern alle möglichen Electronic Sounds und Escapes auf limitierten Kassetten rausbrachte, die nun das Herzstück der neuen CD bilden, sozusagen. Die Musiker haben live dazu gespielt, nein, der auch noch mehrere extrem aussagekräftige Monologe mit hineinmixte, die, tja, wie soll ich sagen, die Situation definieren und zu etwas auffordern, was die Menschheit immer noch nicht hinbekommen hat. Z, die neue CD Real Life Never Stops, mit zwei Stücken. What kind of a peace do we seek? Not a Pax Americana, enforced on the world by American weapons of war. Not the peace of the grave or the security of the slave. I am talking about genuine peace, the kind of peace that makes life on earth worth living, the kind that enables men and nations to grow and to hope and build a better life for their children. Not merely peace for Americans, but peace for all men and women. Not merely peace in our time, but peace in all time. Give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate, only the unloved hate, the unloved and the unnatural. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us fight for a new world, a decent world, that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security. By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie. They do not fulfill that promise. They never will. Dictators free themselves, but they enslave the people. Now let us fight to fulfill that promise. Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! Im Epilog der neuen Z-CD verarbeitet die Ansprache von Charles Chaplin aus dem großen Diktator, vor 70 Jahren gesprochen und gefilmt, und absolut nichts hat sich bis heute erfüllt. Es ist alles immer noch genau dasselbe. Grauenvoll. Und wenn Mr. Spock irgendwann auf diese Erde zurückkommt, wenn wir so weitermachen, wird er möglicherweise wirklich The Sad Planet vorfinden, den er in den 60ern schon auf einer Platte mal definiert hat. Leonard Nimoy als Mr. Spock, The Sad Planet. Gemeint ist natürlich die Erde. Stardate 2434.2. First Officer's Log. On a routine patrol flight in the Milky Way galaxy, I discovered on our space sensors an unidentified planet careening wildly in an eccentric solar orbit. I ordered an immediate investigation and with much difficulty maneuvered our ship for a temporary orbit. Upon beaming down to the planet's surface, all I could see were ruins. Ruins of some type of civilization. Crumbled buildings, deserted streets, charred vegetation, all covered with a thick layer of dust, which our scanners indicated as intensely radioactive. I proceeded to make a thorough survey of the area. According to my calculations, I could tell that some recent phenomenon or holocaust had occurred and destroyed whatever advanced civilization had existed on the planet. I found no sign of life. As I made my way back to the ship, I heard a sound. It came from a cellar in one of the nearby buildings. Carefully and slowly, I found my way to the source and discovered a human being, or rather, what once was a human being. A scarred, disfigured man lying in the rubble. When I questioned him, he told me that this had once been a great world. They had abundance and plenty. Intelligence, beauty, love. There was enough for everyone who lived there. But the inhabitants were never satisfied. They wanted more. They wanted everything. And they started to quarrel amongst themselves. They could not live in peace. And they tried to destroy each other. In doing this, they destroyed everything. Their abundance, their plenty, their own intelligence, their beauty, their love. He told me that so far as he knew, he was the only living thing left, but that he knew he was dying. When I asked him the name of the planet, he replied, "We called it Earth." So, das war's. Und irgendwie verbietet es sich hier und heute, diese Sendung mit einem schnöden Popsong oder so zu beenden. Also nehme was von der neuen Art of the Memory Palace. Dieses Leben ist nichts als ein vorbeiziehender Traum. This life is but a passing dream. Cheerio, bye-bye, your Slot Litter. Magic Music Box.